Abschnitt 25 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Schluss. Und nun ist mein Lied zu Ende, und ich hab es doch gesungen, alter Uhu, dir zum Trotze, dir und deinen Lästerungen. Manchmal wollt ich schier verzagen, dacht ich an dein bitteres Höhnen, sah ich deine Schlöte rauchen, hört ich deine Hämmer dröhnen, drang zu meiner weltvergessenen Siedelei im Wasserschlosse, das Gewirr und Gebrause deiner dampfbeschwingten Rosse. Denn die Zeit ist schwer, ehrwürd'ge heil'ge Satzung wird zur Fabel, recht zu Aberwitz, aus Trümmern baut der Wahn ein neues Babel. Wild die Herzen, feil die Treue, Gold und Macht die höchsten Götter, und den Altar unterwühlen hier die Heuchler, dort die Spötter. O, die Zeit ist schwer geworden, und mich mahnt ihr wirres Rauschen, anderm Seitenspiel als solchem, andrer Lehre will sie lauschen. Doch was quillt, das muß zu Tage, und in langen Winternächten fuhr ich fort, getrosten Mutes, einsam Reim an Reim zu flechten. Nicht für viele, nicht für manche, nur für diesen, nur für jenen, der abseits der großen Straße horchen mag verlornen Tönen. Wie zu einer Waldkapelle, nicht im Feierzug die Frommen, doch abseits der großen Straße Jägersmann und Pilgrim kommen, die allein gebückten Hauptes durch das niedre Pförtlein treten, um am kleinen staubbedeckten Holzaltare still zu beten. Scheidend dann zu dürren Kränzen, die sich sacht im Winde regen, wohl als Opferspend ein armes Reis von ihrem Hut zu legen. Helf uns Gott, den Weg zur Heimat aus dem Erdenelend finden. Betet für den armen Schreiber, schließt der Sang von 13 Linden. Ende von Abschnitt 25. Ende von 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber.